vorne chillte, Felix Bente. Du hältst die Teller fest, wie eine Sicke hörst Hammerhead. Ich skizziere Hammerhead auf Surfbretts. Bitte, bitte hörst du erst jetzt, es ist kein Störgeräusch. Es ist der Penner Joseph, der von dem Stich wie Störer und Rochen träumt. Komm, wir kloppen heute diese Mische rein. Und ihr klöppelt euch eine Stickerei. Doch heute ist der beste Tag der Welt. Doch heute ist der beste Tag der Welt. Doch heute ist der beste Tag der Welt. Also scheiß mal auf, geh mal, hol mal das Tetra her. Du hast Schwein wie Vegetarier. Gibt einen Satz heiße Ohren, als wäre der Bombentrack an bei. Lieber Lage zu nem Kaffee in der Konditorei. Du hast Muffins aus und wie ein Bambusrad. Gute Clown, Camouflage, Brückenwächter. Er stellt drei Fragen, Texte zwar. Zweiter, meine Lieblingsfarbe, vier, yeah. Und Bachelor war sechster, ich wette das viert. Dexter, wenn hier was passiert, erfahrt ihr hier erst am ersten. V plus an die 246er. Wie Papageien in dem Bergwerk oder Synchronsprechertexte. Es gab mal diese Genealogie und Pyramiden auf Planeten unseres Sonnensystems. Die einen dürften Cocktails, die anderen kotzen Konfetti und Borderlands boxen. Die leuchten, wenn man sie opet, als wären sie ein Osprey. Zu dieser Zeit nehm ich Condimente Tame. Unser Koch ist CH auf dem Kochtopf, Löffel werden Bomben fallen wie Schnee auf dem Screensaver des Pip-Boy Editions des Rage Against the Cakes. Wie viele Gasmasken hast du? Allei Geos, Pyramiden, Chaos, Heroin. Und Politik gefragt und die Politik versagt. Freut alle feuchtwarme Boystraße, Leuchtfarben zu fett geschrieben. Jupp. Okay. Und die 2-4 fett, ja. 2-4 Text. 2-4 Kettenglieder. 2-4 aber fett geschrieben. Beavis ist klinisch ein Friedfisch. Beavis ist leider nicht biblisch. In weichen Orange. Orange wie die rostigen Eisen. Rostig wie Eisen in Freitag. Rostet wie Johnny Cash Stimme. Rostet wie meine Opinel Klinge. Macht dich breit wie ein Highway auf dem Bergstadtfest. Er hat recht. Sie bleibt permanent. Sie bleibt permanent. Wie Büroutensilien, die man aus der Werbung kennt. Wie Brillen, wie man sie von den Lehrern kennt. Hochnäsig. So eine richtig spitze Nase, doch ich hab diskret noch nen großen Penis und schnarche. Bis es B-Panzer fahren oder ein DJ, der kontinentale Platten auflegt. Sie wird unmächtig, wie nach ner Hero-Spitze oder Würgefetisch aus dem Mechanic-Film mit Jason Statham. No game, no fame, Showtechnik. Showtechnik. Ein Gegner Bathmans, ein Doper in Flatlands. Ein Konsolenspieler, alter Schwede, alte Paneele, alte Kakteen, so alt wie ein Update. Ich trete in Metallic BMW auf nackten Zehen durch alte Alleen in Rangsdorf. Alter André, alter, ja ist gut, okay, alles in Ordnung, Mann. Ich fand's dort eh nicht schön. Smile. Aber es war Rangsdorf. Die Mücken und der Sand dort, die Wandtour und das Radioprogramm aus dem Radio in der Größe eines Strandkorbs. Ja. Wenn du vom Rappen verstrahlt bist wie Human Chase, sieht dein Rapper Ray im Rucksack auf deinem Rücken. Sie bauen Tüten wie die Künstler. Du findest mich im blauen Licht wie die Verkehrssünder oder darauf folgend im Hubschrauberlicht oder Unterwasserlicht wie die Taucher auf Insta. Dich, Bitch, findet man wie ein Tausendfüßler unter ausgemisteter, aufgeschichteter Laufgitter unter Steinen eines Kinderheims. Ich bin kein Bauerflüsterer, ich bin kein Blinzerflüsterer, ich bin kein ausgeschissener Pingeliker, Ex-Club-Besitzer. Ey, du wirst gemähten Rasen? Rasen, schön, wie sie alle Rasen, ey, wie sie es können, oder ey? Werde bitte erstmal Imker, ey. Wärst du nicht so behindert, du bist eine Trillerpfeife und stehst für Ordnung ein, dann wär der Rettungsschwimmer am Bochwerkteich. Und wer uns auch immer hier voll kackt zu irgendwelchen Leuten rennt und sich aufregt, wenn leere Glasflaschen rumstehen, ey. Mit deiner abgefuckten Einstellung, ja. Guck dir das, hör dir das mal an, mit einer abgefuckten Einstellung zu der Jugendarbeit, ey. Kein Wunder, dass da keiner Bock hat, was weiterzumachen, dass das alles ausstirbt, ja. Mann, was soll man da noch, wer hat denn da noch Lust dazu, ey? Und solche Flachzangen, wie du da oben da rumhängst, so, und dem sagen tut, was man hier zu machen hat, ey. Aber hey, uns bekommst du damit nicht klein, das kannst du wissen. Dein Denken ist wie deine Klamotten, einfach kleinkariert, weißt du. Räumt euren Müll weg, weißt du. Baut von mir aus alles ab, reißt die Bäume und die Steine raus, aber regt euch dann hier auf, wenn's ausschaut wie eine Baustelle, okay? Gut nun. Ich bin mit Verlaub blau wie blaue Blümchen. Oh, wenn ich dir trau, bin ich ein verrauchter Künstler, der ausschaut wie Günther, der ne Faustbacke macht wie John Sinclair. Ich bleib einfach cool wie ein Hut durch den Schul von der Schule im Winter. Auf der Jagd nach Ghosts, auf der Jagd nach Dope, auf der Jagd nach No, auf der Jagd nach Oh, wow. Okay. Unterwegs wie Batman in Gotham City, mit Wodkaflaschen voller Regen, nasser Wolken, die sich goddammt abregnen in der Flasche Wollmen. Jeder kann haben, was er will, was er will. Jeder kann, was er haben will. Komm auf den Part und chill. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wir sind heute für Ihre Unterhaltung zuständig. Jupp. Jetzt geht's weiter, ne? Das ist wie Topfschlagen in einem Minenfeld. Du nennst es BRN, ich nenne es Megatrend. Sie nennt sich selbst. Es heißt, komm her und zahle. Doch ich, Kommerziale, doch ich bin unrentabel. Unrentabel. Du hast dich im Rap einfach niedergelassen. Ich hab mich mit sams Bett und ner Themenkernmatratze mit Kopfnicker und einem Optiker und Steppbettdecken aus Fitten vollgestopften Feder, gerappten Enten und Gänsen einfach niedergelassen. Und irgendwann hab ich gelernt, mit dem Schmerz einfach umzugehen. Denn selbst Beavis ist dein Zierfisch. Ja, guter Beavis. Hey. Hallo Dresden, wie geht's denn? Hey. Ja, meine Manieren kommen von sonst wo, wo Krieg ist. Und ich zähle mein Geld ab, sofort nur noch in Griechisch. Da gibt's Gemurmel im Gerichtssaal, nenn es Grinder. Da gibt's einen Haifisch im Fischschwamm, nenn es Grinder. Transporter chasen es, Transporter gehen mit Meth zur Rabolate und sagen, mein Jogginganzug hat leider keine feinsten Labormasse. Hallo, mein Name ist Heinz, ich komm aus Freital und bin Wutbürger. Oh, ich suche billige Schuhe und eine Bildzeitung, die ich zusammenrollen kann und damit klatschbreiten. Zum Glück hab ich das Wutbürger-Starter-Kit dabei, direkt aus der Vault 101 und Kinder, setzt euch hin. Wir hatten Zuhörer aus dem Canyon, uns Freital, Reichstal und der Beifall. Und der Raider-Tan und der Titans und der Streitern. Und der Titans und der Streit kommen alle vorbei und sie streiken, ja. Und sie streiten um was, wie's mir geht, wirst du wissen. Ich denk an High Definition, Crack Rhein und der Quellenverweis kommt wie ne Magnum Eis auf den Valentinstag. Ja, zum Fick dich wie ACAB, Beavis und Reclaim. Du bist ein talentierter DJ, dann Slackline oder häng an der Nadel wie die Tattoo-Anlagen. Tracks rein. Ob Motor oder Spule, Matator oder Jewel. Das ist der beste Tag der Welt heute. Alles dreht sich ums Loch, als wärst du mit dem Kopf im Sand in der Katakombe. Moff und Spoilerst in die Meute, wie flexartig wie Gott, wenn er eine Waffe hätte. Und er sagt euch, das alles ist Beavis, die beste Verarsche. Du hast ein Rendezvous mit John von Lewu. Ich hab nen Stahlkappenschuh, der im Schatten aussieht wie ein Passepartout eines Wutbürgers auf der Jagd nach Refugees aus den Kathmandu im Reichstag. Einmal in einem Land vor unserer Zeit, einmal eine Hand vor uns und heil. Ficky da, frickt. Klingt nach Orientierung sexuell oder rechtsextrem. Lass den Regenbogenfahne wehen. Lass die Regenbogenfahne wehen. Kauft euch jetzt alle mal ein. Diese geilen Natzgrimassen, die es überall gibt. Hier trinken Leute aus dem Pokal. Hier gehen Leute auf im Broadcast und strahlen wie diese Halogenlampe. Lass dir den Schwanz schwarz tätowieren, du Schlampe, weil du nen Blackcock willst. Das ist keine Pipette, das ist eine Pinzette, das ist ein Profisystem und auch keine Mikrowellen. Echt aus Black Ops 2. Das ist ein Elektronengrill gegen Predator Rockets, ey. Und du klopfst es vorbei. Swag, Swagline, der geilste Tag der Welt. Hahnenkampf aus dem Ärmel von Barack Obama. Häng an der Nadel an der Spitze wie Griechenlands Spitze, oh Mama. Ich geh mit der Schwere eines Sterns über verjährte Karriere. Stämmen wie Bakterien, begehrt wie seltene Erden oder Tiberium Materien. Hashtag Claptrap, ich hab den Beat verloren, ich gehe Kacke verhütten. Und Muffin Luther pennt in einem Huthaus aus Mützen. Hugenottische Figur und Nippel, die ins Auge stechen. Gebrochenes Deutsch. Das ist gesprochenes Deutsch, das ist gesprochenes Freunde. Deutsch. Doch heute ist der beste Tag der Welt. Heute ist der allerbeste Tag der Welt. Also trampt, geht irgendwo hin und feiert und danst. Yeah. Also scheiß mal auf Gamer, hol mal das Tetra her. Du hast Schwein wie ein Vegetarier. Es gibt einen Satz heißer Ohren, als wäre der Bombentrack an bei. Als Beilage zu einem Kaffee in der Konditorei. How do you feel when you wake up in the morning and you look outside your window and you're hungry again? And you're hungry again? And you're hungry, fucking, fucking, fucking, fucking hungry again? Dass der Finder das noch offen war, weiß er jetzt noch immer offenbar. Ein MacBook verhoch. Ja, was machst du denn hier? Ist das ein Picknick? Es glänzt dich an wie ein Lipstick. Und Mark Zuckerberg sucht die Formel, die uns bindet. Ich hab sie gefunden. Sie seid ein Weltbild, ist ein Verlag und die Lügenpresse presst und setzt sich in Szene, du setzt dich in Presse in Hessen. Ey, Mähne, Lügen haben kurze Beine, Gabelstapler, Stapelgabler, Flamingo. 2, 4, 6, 7, nur dass ich keine schalen Tiere fressen muss, um Pink-Pink zu werden. Echt, echt jetzt, ey. Die S-Licks, die Chef-Licks und die Refnicks können es bezeugen. Selbst die Titelmusik von Asterix. Weil es ist seit heute und er hat recht. Lass dich stylen. Obelix. Tja, manche anderen. Halt, die lassen sich treiben. Wie oder beschneiden wie Etate. Bleib bescheiden und cool wie Merino Wolle. Manche schlagen sich durch. Hey, ich schlafe mich durch. Wie Tarantino im Klappstuhl am Set und nach ein paar Cappuccino heißt es Klappe und Action, der Shit rockt wie Cameo auf Twitter wie Alfred Hitchcock. Ich esse bei Mac'ins einen Beefisch und ziehe Geek Bits, Free Bits. Diese Tracks sind spurlos, du arrangierst dich mit Klang besteckt. Bei mir klappert nur der Pfand weg vom Schandfleck. Doch heute ist der beste Tag der Welt. Heute ist der beste Tag der Welt. Also scheiß mal drauf, geh mal, hol das Treter her. Du hast Schwein wie Vegetarier. Es gibt einen Satz heißer Ohren, das wäre dieser Bonus-Track dabei. Als beide Zacke zu einem Kaffee in der Konditorei. Konditorei, Konditorei. Coffeeshops, Kombi-Interlocks zu den One-Rappen, zu den Mustern. Zu einer Konditorei, ey, gehst du in die Gosse rotzen. Zu einer Konditorei, zu einer Konditorei. Ich konnte ziemlich viel gossen, ja. In die Konditorei. Geh mit Diamanten ein. In die Konditorei. Und schreie, wow, du bist der beste Tag der Welt. Gib uns Schweinshorn, ey. Lass uns rasen, ey. Heute ist der beste Tag in dieser Welt. Unser Leben verschwenden. Wir dürfen nicht sinnloser Scheiße, ey. Ich bin so froh, dass ich nicht so geworden bin, wie ihr Fucker mich haben wollt, ey. Thank you.